Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zu Folge 64 des Gabelbissen Podcasts. Der Fasching nähert sich in gewaltigen Schritten seinem Höhepunkt. Die Folge wird ja immerhin am Wochenende vom Fasching Sonntag, dem darauffolgenden Rosenmontag und Fasching Dienstag veröffentlicht. Man zugegeben, ich selber bin eigentlich gar nicht so jetzt der große Faschings-Fan, um ehrlich zu sein. Also diese ganzen Fasching-Sitzungen à la Villacher Fasching etc., ja, das lockt mir vielleicht, wie soll man sagen, ein leichtes Anheben der Mundwinkel hervor, aber so wirklich amüsieren kann ich mich da nicht drüber. Ja, und diese ganze Verkleiderei, ja, ehrlich gesagt, ist auch nicht so unbedingt meines. Aber Geschmäcker sind verschieden und ich kann mir gut vorstellen, dass einige meiner Hörerinnen und Hörer durchaus begeisterte Faschingsfans sind. Auf der anderen Seite kulinarisch, ja, da bin ich schon ein großer Fan vom Fasching, weil der bietet da dann zwei ganz spezielle Süßspeisen und die mag ich ja besonders gern. Und eine davon liegt mir sehr am Herzen und die möchte ich eben, weil es wunderbar zur aktuellen Zeit passt, in der heutigen Folge etwas genauer anschauen, und zwar das Punschkrapferl. Das Punschkrapferl zählt ja zu den klassischen Wiener Süßspeisen. Ich glaube, in Wien oder sagen wir in ganz Österreich gibt es keinen Konditor oder Zuckerbäcker, der kein Punschkrapferl im Programm hat. Also das hat, glaube ich, wirklich jeder. Selbst bei den industriellen Großbäckern, wie zum Beispiel jetzt, ich möchte jetzt keine Werbung machen, ich bekomme jetzt nichts dafür bezahlt, jetzt sagen wir mal Oelz oder Anker, ja, selbst die haben abgepackte Punschkrapferl im Programm, weil ja, das ist einfach wirklich ein ganz, ganz typisches österreichisches Süßgebäck. Mit den eigentlichen Krapfen, den wir so kennen, jetzt zum Beispiel der legendäre Faschingskrapfen oder in Deutschland auch die Berliner, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja, oder mit diesen Bauernkrapfen hat das Punschkrapferl eigentlich überhaupt nichts zu tun. Krapfen sind ja normalerweise ein Siedegebäck. Siedegebäck, das heißt, es sind Teigrohlinge, die in Fett schwimmend gebacken werden. Das habe ich beim Punschkrapfen alles nicht. Wer gerne mehr über den klassischen Faschingskrapfen erfahren möchte, ja, dem empfehle ich die Folge 6 des Gabelbissen Podcast, denn da habe ich etwas ausführlicher über den legendären Faschingskrapfen berichtet. Das Punschkrapferl oder auch Punschkrapfen genannt, Österreich logischerweise eher ein Erl hinten dran, klingt ja viel schöner, ist gänzlich anders als das, was man so als Krapfen kennt, habe ich ja bereits erwähnt. Man, wie ihr wisst, der klassische Faschingskrapfen hat ja als Teigbasis einen Germteig, das hat das Punschkrapferl natürlich nicht. Das Punschkrapferl, das setzt primär auf einen Biskuitteig. Und grob gesagt, Punschkrapfen besteht primär aus eben Biskuit, Zucker, Schokolade und Rum. In der Form sind die auch wieder anders als die Faschingskrapfen, sind in der Regel eckig. Für bestimmte Zwecke wird von Zuckerbäckern auch ein zylindrischer, also ein runder Punschkrapfen zubereitet, aber klassischerweise gehört der Original Wiener Punschkrapfen immer eckig serviert. Das Ganze kann man sich dann so vorstellen, ich habe einen Biskuitboden, dazwischen kommt dann die Fülle, darauf habe ich dann einen Deckel, der wieder, also Deckel und Anführungszeichen, der wieder aus Biskuit besteht, ja, und das Ganze wird dann eben mit der klassischen Punschkrapfenmasse überzogen. Die Füllung besteht im Wesentlichen aus Biskuitbröseln. Ja, böse Zungen behaupten ja, das wird aus den Kuchenresten vom Vortag gemacht, was der Zuckerbäcker nicht verkaufen konnte. Mag sein, dazu kommen wir dann später noch einmal. Weiters findet man da drinnen dann noch Marillenmarmelade, Schokolade, Rum, teilweise auch Rumaroma. Ja, man kann auch Arancine drinnen finden, es gibt Rosinen drin, manche geben Nussmasse rein, also die Fülle variiert sehr stark, also man kann zu Konditor A gehen und zu Konditor B und ich habe im Endeffekt zwei unterschiedliche Punschkrapferl, was die Füllung betrifft. Eines ist immer gleich, der Biskuitboden plus die Oberseite und die rosa gefärbte Zuckerglasur, also die ist klassischerweise immer gleich beim Punschkrapfen. Garniert wird er in der Regel auch, und zwar in den meisten Fällen mit kandierten Kirschen und dann auch noch ein bisschen verziert mit flüssiger Kuvertüre. Historisch gesehen kennen wir das Punschkrapferl eigentlich schon sehr, sehr lange. Man kann heutzutage aber nicht mehr genau sagen, wer es jetzt eigentlich erfunden hat. Also die genaue Herkunft vom Punschkrapferl an sich ist unbekannt. Man kann nur sagen, oder man vermutet, dass das Ganze aus dem Wiener Raum kommt. Könnte theoretisch von woanders auch sein, aber ein paar Indizien sprechen eben dafür, dass es ein Wiener Süßgebäck ist. Wie bereits vorher erwähnt, gibt es die Theorie, dass der Punschkrapfen entstanden ist, weil er eine Art Resteverwertung eines Konditors war. Und zwar ist es ähnlich dem legendären Zaunerstollen, der auch unter Anführungszeichen nur eine Resteverwertung ist. Um Gottes Willen, ich würde jetzt dem Zaunerstollen nicht unterstellen, also der Konditorei Zauner, dass die da Resteln verwerten, um den Stollen zu machen. Heutzutage nicht mehr. Das ist natürlich ein eigenes, wunderbares Produkt, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Da werde ich sicher auch mal eine Sendung drüber machen. Aber eben, wie der erfunden worden ist, der Zaunerstollen, war das eine Resteverwertung, da der Konditor nichts hatte und er wollte einfach seinen Gästen was anbieten. Und eben das vermutet man auch als Ursprung des Punschkrapferls, weil die Fülle durchaus ein kreativer, würde man sagen, Mischmasch aus verschiedensten Sachen ist. Wirkliche Belege gibt es dafür aber nicht. Also von da ist es nur reine Vermutung, Spekulation der Historiker in der Richtung. Es gibt noch eine Möglichkeit, wie das Punschkrapferl entstanden sein könnte. Und zwar, ich glaube, ich habe schon mal in einer der vorigen Folgen erwähnt, war Österreich und da vor allem der Wiener Raum eine Zeit lang sehr, sehr frankophil. Das kennen wir ja heutzutage noch von vielen Begriffen. Und von den Franzosen her kennen wir ja die Petit Four. Petit Four sind diese netten kleinen Küchelchen. Und da gibt es auch glasierte Petit Four. Und die haben, wie das Punschkrapferl, einen Boden aus Biskuiten, einen, ja, wie soll man sagen, Deckel aus Biskuiten. Dazwischen gibt es halt verschiedenste Füllen. Und das Ganze wird dann auch noch glasiert. Also von der Art her, ja, wenn man sich so überlegt, ja, ziemlich ähnlich dem Punschkrapferl. Aber auch hierfür gibt es keine Belege, dass das von dem französischen Konditormeistern übernommen wurde oder die Idee von Frankreich mitgebracht wurde. Das Punschkrapferl hat übrigens auch noch eine andere historische Bedeutung. Und zwar wurde der Begriff als Synonym für spezielle Politiker verwendet. Und zwar geht das auf den Beginn der Zweiten Republik zurück. Und da wurde eben ein sozialdemokratischer Politiker mit einer gewissen NS-Vergangenheit, also man klar, die Politiker hatten sicherlich eine gewisse Vorlast aus der Zeit, wurden die als Punschkrapferl bezeichnet. Man hat nämlich gesagt, außen waren sie rot. Rot ist die Farbe der Sozialdemokraten in Österreich und ich glaube generell in Europa müsste das rot sein. Man bin ich politisch jetzt nicht so 100% fit, ehrlich gesagt, um das auf ganz Europa ausdehnen zu wollen. Ja, und innen, da war man vielleicht doch noch ein bisschen braun vor der Ideologie. Ja, man wurde damals so gesagt, ich will hier wirklich niemandem was unterstellen. Also ich distanziere mich von solchen Aussagen. Ich kann nur das sagen, was man so in der Literatur und in den Tiefen des Internets findet. Aber auch der Literat Thomas Bernhard hat etwas mit dem Punschkrapferl zu tun. Thomas Bernhard ist ja ein eigentlich geborener Niederländer, war aber dann im weiteren Verlauf ein Wahlösterreicher, lebte und verstarb auch in Österreich. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnern müsste, Thomas Bernhard in Ohlsdorf gelebt haben und verstorben ist er dann in Gmunden. Es ist ja nicht weit auseinander, Ohlsdorf und Gmunden. Ja, und er soll die österreichische Mentalität auf eine, ja, wie soll man sagen, ziemlich schwarze oder zynisch-sarkastische Art und Weise beschrieben haben. Und zwar, ich zitiere, außen rot, innen braun und immer ein bisschen betrunken. So hat eben Thomas Bernhard die österreichische Mentalität beschrieben. Ob es stimmt oder nicht, ja, da soll sich jetzt mal jeder selber Gedanken darüber machen. Für die damalige Zeit kann es sein, heutzutage, ja, würde ich ehrlich gesagt das nicht mehr unterschreiben wollen. Aber wie gesagt, Thomas Bernhard hat das Ganze eben auf eine ziemlich schwarzhumorige und ja sehr zynische oder sarkastische Art und Weise von sich gegeben. Wer gern mehr zu dem lesen möchte, da habe ich jetzt einen interessanten Artikel verlinkt unter gabelbissen.at Und zwar zu einem Artikel der Tageszeitung Der Standard, wo es eben um das Thema geht. Also wer gern mehr zu der Aussage von Thomas Bernhard bzw. der Mentalität nachlesen möchte, der findet den passenden Link im Beitrag zur aktuellen Folge. So, jetzt würde ich vorschlagen, schauen wir uns einmal ein paar Zutaten des Punschkrapfers ein bisschen genauer an. Und fangen wir mal ganz oben an. Ich habe gesagt, das Punschkrapferl wird ja gerne mit einer kandierten Kirsche garniert oder dekoriert. Ja, es gehört, wie gesagt, eben zur klassischen Garnitur eines solchen Punschkrapferls. Ich persönlich nenne die gerne liebevoll so Chemiekirschen. Und zwar hängt es damit zusammen, da für mich die Farbe alles andere als natürlich aussieht. Ja, und die Transparenz, die Konsistenz dieser Frucht, ja, ist halt nicht das, was man so von einer Kirsche erkennen würde, würde ich mal behaupten. Also für mich wirkt das alles andere als natürlich. Ich möchte keinem Produzenten da was unterstellen. Wird sicherlich ein ganz normaler Prozess vom Kandieren her sein. Bei den Kirschen, wenn hier, also bei den Cocktail- oder kandierten Kirschen, werden hier prima die Maraska-Kirschen verwendet. Das ist eine spezielle Kirschenart, die wir aus dem ehemaligen jugoslawischen Gebiet kennen. Und die werden in Sirup eingelegt und anschließend noch zusätzlich mit Farb- und Konservierungsstoffen behandelt, damit die eben ganz lange halten. Wer das Ganze jetzt nicht so appetitanregend findet, kann sich natürlich kandierte Kirschen auch selbst machen. Ich habe es ehrlich gesagt selbst noch nie probiert. Der Prozess ist ziemlich aufwendig. Von der Zeit her gesehen, das Machen selbst ist eigentlich total einfach. Und darum umreiße ich mal kurz, wie man sich selbst kandierte Kirschen machen könnte. Und zwar nimmt man ein größeres Gefäß und schichtet darin immer abwechselnd eine Reihe Kirschen. Noch kurze Zwischenbemerkung, die sollten bereits ein Stein sein. Also niemals Kirschen mit Kern dafür verwenden, immer ein Stein. Also nochmal zurück, also großes Glas, eine Schicht Kirsche, eine Schicht Zucker. Eine Schicht Kirsche, eine Schicht Zucker, bis das Glas mehr oder weniger voll ist oder man halt seine Zutaten verbraucht hat. Das Ganze wird dann verschlossen und das lässt man dann über Nacht mal schön stehen. Der Zucker sollte den Kirschen schon mal einiges an Wasser entziehen. Und das Wasser, das er schön entzogen hat, das gießen wir mal ab. Und das wird dann im Anschluss mit Wasser und Apfelsaft gemischt und dann mal ein bisschen eingekocht. Ja, und diese Mischung kippt man dann erneut über die Kirschen, lässt dann für einen ganzen Tag wieder ziehen und beginnt das Prozedere wieder von vorne. Also gießt es ab, reduziert es wieder ein. Da kommt dann nichts Neues mehr dazu, sondern man reduziert es wieder erneut ein. Und diesen Prozess muss man in Summe 5-mal wiederholen. Und danach kann man sagen, sind die kandierten Kirschen fertig. Man kann sie entweder verwenden oder in Einmachgläsern eben dann für einige Zeit aufbewahren. Wie gesagt, ich habe es noch nie gemacht, darum kann ich euch in der Hinsicht auch kein genaueres Rezept präsentieren. Aber man sollte eigentlich im Internet oder in diversen Rezeptbüchern da durchaus brauchbare Anleitungen dafür finden. Ja, und eine zweite wichtige Zutat, wie ich ja erwähnt habe, die auch namensgebend in gewisser Hinsicht ist, ist ja der Rum. Und da kommt kein kubanischer Rum oder sonstiger Rum zum Einsatz, sondern ein ganz spezieller und normalerweise der sogenannte Inländer Rum. Der Inländer Rum ist ja ganz was Spezielles. Das ist ein Rum, der eigentlich, ja, wenn man es ganz genau nimmt, kein eigentlicher Rum ist, wie man es jetzt zum Beispiel von Marken wie jetzt Bacardi, Havana Club etc. erkennt. Und zwar geht der mal historisch gesehen auf die Kaiserzeit zurück, genauer gesagt auf das Beginn des 19. Jahrhunderts. Die Monarchie war ja zu der Zeit ein sehr großes Gebiet. Man hatte jedoch keine Kolonien, in denen Zuckerrohr kultiviert wurde. Also das so weit hat sich dann Österreich nicht erstreckt. Und somit, wenn man rum wollte, musste man den teuer importieren. Das war ja damals nicht so preiswert wie heutzutage. Das war ja ziemlich aufwendig. Ja, nun wollte der Kaiser aber haben, dass dieses Produkt immer vorrätig ist und vor allem, dass es billiger ist. Tja, da war dann die Frage nach dem Inländer Rum geboren. Und so gegen Anfang bis Mitte des 19. Jahrhunderts, so exakt kann man es nicht mehr datieren, wurde von einem Apotheker in Krems an der Donau die Rezeptur, also die Urrezeptur des Inländer Rums erfunden. Und was war das? Im Endeffekt ein Weingeist, den man mit Aromen und Farbe versetzt hat. Damit wollte man den Aussehen und den Geschmack von echten Rum imitieren, also vom braunen Rum imitieren. 1999 gab es übrigens eine Änderung im Gesetz, die besagt, dass die Alkoholbasis des Inländerrum aus Zuckerrohr bestehen muss. Und Inländerrum selbst darf sich übrigens nur nennen, wenn er wirklich zu 100% in Österreich produziert wurde. Und dadurch ist er auch eine geschützte regionale Marke. Ja, und den kann man in drei Stärkestufen kaufen, in 80, 60 und 38%. Und wie ich euch ja vorher gesagt habe, der wurde in Krems an der Donau erfunden. Und wenn ich mir so recht überlege, könnte man ja sagen, dass der Inländerrum eine Waldviertelerfindung ist, weil Krems liegt dann doch im Waldviertel. Aber das ist nur eine Bemerkung am Rande. Ja, und es gibt ja dann noch einen ganz speziellen Rum in Österreich, der auch gerne für solche Sachen wie Punschkrapfer verwendet wird und auch als Inländerrum gerne mal bezeichnet wird, obwohl er eigentlich ein bisschen mehr als ein Inländer, also ein normaler Inländerrum ist. Und zwar die Rede ist vom ganz, ganz legendären Strohrum. Der ist vom Konzept her nämlich anders aufgebaut als der bereits beschriebene Inländerrum. Das geht nicht auf den Kaiser zurück, das Produkt, sondern auf die Firma Stroh. Die Firma Stroh findet man in Kärnten und die kennt man dort eigentlich ja schon seit dem frühen 19. Jahrhundert. Da hat man aber noch nicht den Strohrum gemacht, sondern da hat man sich mal auf Edelbrände spezialisiert, also aus verschiedensten Früchten. Der Strohrum, den hat man erst später erfunden. Und der wesentliche Unterschied jetzt zum Inländerrum ist der, dass man hier auf echten Rum setzt. Der kann natürlich aufgrund der Rohstoffprobleme nicht in Österreich gemacht werden, sondern der wird importiert und da wird einfach weltweit nach Rum gesucht oder gesucht hat, Rum verkostet und der dann halt importiert und als Basis für den Strohrum verwendet. Und in Österreich wird er dann ja, veredelt. Und dazu nimmt man dann bestimmte Aromen und sogenannte Bonificateur. Und unter einem Bonificateur versteht man Stoffe, die eine lange Holzfassreife imitieren sollen. Sprich, wie wenn ich jetzt einen Rum in ein Holzfass fülle, den lang reifen lasse, würde der ja vom Fass einen bestimmten Geschmack annehmen. Beim Wein kennt man zum Beispiel vom barrique ausgebauten Weinen. Ja, und eben bei diesen Bonificateurs handelt es sich zum Beispiel um Extrakte aus Holzspänen, Mandelschalen, grünen Walnüssen und noch einigen anderen Sachen. Und die kommen dann eben in bestimmten Verhältnissen zu dem importierten Rum hinzu und verleihen den Strohrum den klassischen Geschmack. Wer jetzt sagt, das ist irgendwie ja Panscherei oder so, nein, das ist eine ganz spezielle Kunst. Und diese war übrigens auch streng limitiert, also da darf man nicht jetzt nach Belieben in ein Produkt reingeben davon, sondern es ist halt, ich weiß die genaue Menge nicht, aber auf einen bestimmten Prozentgrad eben limitiert. Ganz klassisch wird der Strom in 80% Distillat verkauft, also sehr, sehr stark. Und der ist zum Beispiel in Finnland verboten, weil dort darf man nicht so hochprozentige Sachen verkaufen. Aber auch im Handgepäck in einem Flugzeug ist der verboten. Das ist jetzt mal abgesehen von der Menge, die man ja heutzutage sehr stark reduziert hat, darf man den generell aufgrund der erhöhten Brandgefahr nicht mitnehmen. Wer es jetzt selber nicht gern so stark haben möchte, überhaupt kein Problem. Man bekommt Strohrum natürlich auch in schwächeren Varianten, wie zum Beispiel jetzt beim Inländerrum vor den Prozenten her. So ganz genau weiß ich die jetzt aber nicht auswendig. Der 80er Stroh, so wird er auch gern genannt, der Starke, ist übrigens sehr, sehr beliebt in Skigebieten. Dort kann man ihn entweder gleich in der Flasche an jeder Ecke fast kaufen oder ist als Zugabe in jetzt ein Kakao oder in sonstigen Getränken drin oder natürlich auch im Jagertee. Ja, ich würde sagen, genug der grauen Theorie. Ich möchte euch das Rezept der heutigen Folge vorstellen und da, ja klar, braucht man natürlich Punschkrapferl. Für 20 Stück Punschkrapferl benötigen wir folgende Zutaten. Fangen wir zunächst einmal mit unserem Teig an. Für den Biskuitteig benötigen wir 10 Eier, 20 Gramm Staubzucker, etwas Vanillezucker, etwas Salz, den Abrieb von 2 Zitronen. Hier kann ich nur erwähnen, kauft am besten unbehandelte Zitronen. Bei Bio-Zitronen ist es in der Regel immer der Fall, dennoch auch Bio-Zitronen waschen. Aber wirklich darauf achten, unbehandelte Zitronen, man weiß ja nie, was auf der Schale alles so nettes oben ist. Außerdem benötigen wir noch 200 Gramm Feinkristallzucker und 250 Gramm Mehl. Für die Füllung benötigen wir 125 Milliliter Rum, klassischerweise Inländer Rum, ist aber auch kein Problem, wenn ihr echten kubanischen Rum verwendet oder wenn ihr Strohrum verwendet. Einfach Rum, der einen guten Geschmack hat. Weiters benötigen wir den Saft einer Orange, den Abrieb einer halben Orange. Auch hier bitte wieder unbehandelt kaufen, am besten Bio, weil die, wie gesagt, nicht behandelt werden. Zusätzlich benötigen wir den Abrieb einer Zitrone, 100 Gramm Zartbitterschokolade. Wer jetzt nicht so Fan von Zartbitter ist, kann zum Beispiel auch die etwas schwächere Kochschokolade nehmen, oder wer auch das nicht mag, der könnte natürlich auch eine klassische Milchschokolade verwenden. Und dann benötigen wir noch Zimt und 200 Gramm Marillenmarmelade. Ja, und bei der Glasur habt ihr jetzt die Qual der Wahl. Da könnten wir mehr oder weniger 3 Sachen machen. Weil ich es ganz, ganz einfach machen möchte, der kauft eine bereits fertige Bunschkrapferl-Glasur. Die bekommt man in Österreich zum Beispiel von der Marke Manner. Ich habe aber schon gehört, dass die teilweise nicht so gut funktionieren soll, wie erwartet. Aber wer eben nicht viel machen möchte, der nimmt die. Die einfache Variante der zu selbstmachenden wäre 250 Gramm weißer Fondant und rote Lebensmittelfarbe. Zur Lebensmittelfarbe möchte ich noch dazu sagen, da gebe ich euch den Tipp, kauft flüssige Lebensmittelfarbe. Man bekommt Lebensmittelfarbe in den meisten Fällen in Pulverform, die man dann anrühren muss, aber die besten Ergebnisse erzielt ihr immer mit bereits flüssiger Lebensmittelfarbe. Die bekommt man in den Supermärkten eher schwieriger, oder man bekommt sie aber nicht jetzt in so einer großen Vielfalt. Da müsste man dann schon zu eigenen Fachgeschäften gehen, die sich aufs Backen spezialisiert haben. Da bekommt man dann eine breite Auswahl an Lebensmittelfarbe in flüssiger Form. Klassische rote müsste man aber in der Regel auch im Supermarkt bekommen. Wer jetzt sagt, okay, das ist mir zu einfach und von da ist nicht so ganz meines, der kann auch eine bisschen aufwendigere machen, aber die ist im Grunde jetzt auch nicht so kompliziert. Und dafür würden wir dann benötigen 4 Eiklar, 8 Esslöffel frisch gepressten Orangensaft, 800 Gramm Staubzucker und auch hier wieder rote Lebensmittelfarbe. Und auch hier der gleiche Tipp, schaut, dass ihr am besten flüssige Lebensmittelfarbe bekommt. So, und jetzt fangen wir mal mit dem Teig an. Da müssen wir zunächst einmal unsere Eier trennen. Danach nehmen wir die Schüssel mit den Dottern, geben Staubzucker, Vanillezucker, Salz und den Abrieb unserer Zitrone dazu und schlagen das Ganze mal schön schaumig. Wenn wir das gemacht haben, waschen wir mal unsere Quirl ab. Das sollte man nämlich wirklich immer machen, weil wenn man nämlich Schnee schlagen will und da kommt irgendein Fremdstoff am Anfang rein, dann funktioniert das meiner Erfahrung nach nicht so gut. Also mal abwaschen, abtrocknen und dann die Schüssel mit dem Eiklar hernehmen und die mal leicht anschlagen. Also mal ganz leicht, ist so noch kein fettiger Eischnee werden, sondern nur, dass ein bisschen Luft schon reinkommt. Wenn man das hat, kommt dann der Feinkristallzucker hinzu und dann wird es richtig fertig steif geschlagen. Kennt ihr die Probe vielleicht? Einen fertigen Eischnee erkennt man daran, dass wenn man die Schüssel umdreht, sollte eigentlich nicht rausfallen. Wenn das doch tut, ja, dann war er noch nicht fertig. Also nicht gleich umdrehen, kippt es einfach mal, dann seht ihr eh, wie fest er drinnen bleibt. Wenn der Schnee fertig geschlagen ist, heben wir den mal ganz vorsichtig unter unsere Dottermasse. Wenn wir das gemacht haben, nehmen wir das Mehl und geben das mittels Sieb zu unserer Eischnee-Dottermasse dazu. Und da sollte man wirklich darauf achten, das ganz, ganz vorsichtig unterheben. Wenn wir hier nämlich die Struktur zerstören, ist der Biskuit alles andere als luftig und locker und das ist eher so eine feste Masse und glaubt mir, das ist nicht sonderlich gut. Ja, die Hälfte der Masse nehmen wir nun und streichen die auf ein mit Backpapier ausgekleidetes Backblech. Und das Ganze wird dann bei 200 Grad Celsius Ober-Unterhitze für so circa 10 Minuten gebacken. Das Ganze wiederholen wir dann auch mit der zweiten Masse. Nach dem Backvorgang pro Biskuitplatte stürzen wir das Ganze auf eine bezuckerte Arbeitsfläche und ziehen das Backpapier vorsichtig runter. Das sollte man bei jeder der beiden Platten machen. Die lasst man dann ein bisschen auskühlen. Und aus den Böden schneidet man dann eine Platte von einer Größe 20x25 cm herum, würde ich sagen. Den restlichen Biskuit, den entsorgen wir natürlich nicht, den werden wir ja weiterverarbeiten für unsere Fülle. Und zwar wird er einfach schön zerkleinert. Das könnt ihr mit dem Messer machen, schön klein hacken. Das könnte man auch mit einer Kaffeemühle machen oder mit einem Eske-Zauberstab, der hat auch sein eigenes Mahlwerk dabei, wird das auch funktionieren. Aber es reicht im Endeffekt, wenn ihr es mit dem Messer schön klein schneidet. Das kommt dann wieder in eine schöne große Schüssel rein. Danach nehmen wir die Schokolade und die wird fein gerieben und die kommt dann mit den restlichen Zutaten der Fülle zu unseren Teigresten rein. Ja, und das wird jetzt schön durchgerührt, durchgeknetet, bis wir eine einheitliche Masse erhalten. Es sollte wirklich alles schön braun sein und schön zusammenhalten. Danach nehmen wir einen Rahmen oder eine für den Biskuitboden passende Kuchenform und legen mal einen Biskuitboden rein. Den bestreichen wir dann im Anschluss mit Marillenmarmelade. Danach streichen wir die Fülle drauf. Und wenn wir das gemacht haben, kommt der zweite Boden oben drauf. Und das Ganze stellen wir dann mit einem Brett beschwert am besten, damit ein schöner Druck entsteht. Man nichts zu Schweres am besten. Wie gesagt, der Brett wird das Gewicht schön gleichmäßig verteilt. Das stellen wir dann über Nacht kalt. Bevor wir es dann am nächsten Tag weiterverarbeiten, würde ich mal sagen, bereiten wir die Glasur zu. Bei der einfachen geht es ja relativ einfach. Man muss den Fondant etwas erwärmen und einfach mit der Lebensmittelfarbe einfärben. Von der Menge her der Lebensmittelfarbe möchte ich euch jetzt keine konkreten Angaben machen. Das soll dann jeder selbst entscheiden, wie rosa, wie rot er es gern haben möchte. Bei der etwas aufwendigeren Glasur ist es auch jetzt nicht so tragisch. Dann nehmen wir einfach mal alle Zutaten bis auf die Lebensmittelfarbe und verrühren das, bis wir eine schön homogene Masse erhalten. Und danach färben wir das eben auch mit der Lebensmittelfarbe ein. Wenn wir das vorbereitet haben, gehen wir dann zu unserer großen Punschkrapfenmasse, sage ich jetzt einmal, und stürzen die auf eine Arbeitsfläche. Und schneiden somit 20 Stück Punschkrapferl heraus. Die Oberseite unserer fast fertigen Punschkrapferl werden zunächst mal aprikotiert. Darunter versteht man einfach mal Marillenmarmelade, oder man wollt auch eine andere, aber in der Regel Marillenmarmelade, die erwärmt wird, so halb verflüssigt dann ist, und die wird dann oben einfach drauf gestrichen. Das Ganze lassen wir etwas antrocknen, ein bisschen abkühlen quasi, und dann glasieren wir das eben mit unserem erwärmten Fondant oder mit der etwas aufwendigeren Glasur. Bei der etwas aufwendigeren würde ich euch empfehlen, macht das Ganze einfach mit einem Esslöffel und bestreicht das relativ dick. Ja, das Ganze lassen wir dann schön verfestigen und abkühlen und danach kann man es dann entweder mit flüssiger Kuvertüre oder mit der Cocktailkirsche oder wie auch immer ihr wollt, einfach verzieren. Ja, dann sind die Punschkrapferl auch schon fertig zum Verspeisen. Von der Beschreibung her kann ich mir jetzt denken, dass ihr euch denkt, pff, die sind ganz schön aufwendig, aber glaubt mir, das klingt schlimmer, als es eigentlich ist. Punschkrapferl kann man relativ schnell zubereiten. Ja, und somit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch Lust auf diese wunderbare Süßspeise machen. Ich für meinen Teil, ja, ich glaube, ich werde mal gleich eins nach der Aufnahme genehmigen, weil ich habe jetzt riesige Lust drauf bekommen. Ja, somit, wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwelche Hilfestellungen bei der Zubereitung der Punschkrapferl, aber auch bei älteren Folgen benötigt, so scheut nicht, mich einfach zu kontaktieren. Ich helfe euch natürlich, so gut es geht, weiter. Ja, somit wünsche ich euch viel, viel Spaß beim Nachbacken. All jene, die den Fasching lieben und schätzen, denen wünsche ich noch eine wunderschöne Faschingszeit, schönen Faschingssonntag. Ja, einfach viel Spaß, Hauptspaß. Trinkt's nicht zu viel, weil ja, der Tag drauf ist halt dann doch nicht so angenehm. Und somit bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.